steht, die Zeit vergeht, hinterlässt Spuren im Sand. Nimm es in die Hand, lebe dein Leben, es wird kein zweites geben. Lass deine Träume Taten folgen, ich nehm dich an die Hand. Hör auf dein Leben zu vergeuden, zeig mir dein Abenteuerland. Wer soll's schaffen? Nicht du, mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Mit geschlossenen Augen kannst du sehen. Trau dich zu gehen. Lass deine Träume Taten folgen. Ich nehm dich an die Hand. Hör auf dein Leben zu vergeuden. Geschafft. Sag mir Bescheid, es ist nicht mehr wahr.